Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 76 und ich bin der Andi. Bekanntlich bin ich ja der Hundetyp. Hunde fein, Katzen nein. Und ich bin für die Katzensteuer für Freigängerkatzen, weil Freigängerkatzen die Landschaft ebenso zukoten wie Hunde, nur dass das Halterlein keine Kotbeutel kennt. Warum auch? Das Tier wird in der Regel nicht begleitet und was Halterlein nicht weiß, mich ärgert das, weil sie uns Wiese und Blumenbeet zuscheißen. Genug der Katzen, denn was mich auch ärgert, sind Hunde, die überall hinmachen dürfen und BesitzerInnen, die das einen Scheiß kümmert. Verantwortliche HundehalterInnen lassen ihr Hundi nämlich nicht überall hinmachen. Nicht so die Trine, wie ich sie der Einfachheit halber nenne, die in Sichtweite mit ihrem Hund in Gassi ging. In Sichtweite haben kürzlich Bauarbeiter Glasfaserkabel verlegt. Vom Hauptkabel führen Stichkabel zu den einzelnen Liegenschaften und diese Stichkabel liegen aufgerollt im ausgehobenen Loch hinter rot-weißen Plastikabschrankungen. Letztere übte nun eine gewisse Faszination auf Trines Vierbeiner aus, dass er sich bemüßigt fühlte, just daran seine Blase zu leeren. Trine machte keinerlei Anstalten, ihn daran zu hindern. Warum auch? Sie schaute amüsiert zu und zog, als er seine Lache vervollständigt hatte, grinsend von dannen. Toll gemacht, Trine. Wär's ein Baum gewesen, ein Mast oder eine Laterne, geschenkt, da könnte man ja drüber wegsehen. Da grabbelt ja niemand dran rum, aber wie glaubst du, kam die Absperrung dorthin? Na? Bemühe dich nicht, denken ist ja nicht so deins. Die hat dort jemand abgeladen, hingetragen und aufgestellt. Und genau so wird sie jemand abbauen und auf den LKW laden, von Hand. Und der möchte vermutlich nicht in die Urinrückstände deiner Töle packen. Du findest es jetzt möglicherweise despektierlich, dass ich Töle sage, aber hey, wie der Herr so's Geschirr oder wie das Frauchen so das Sauchen. Tja, Trine, eigentlich könnte es mir ja egal sein, ist schließlich nicht meine Absperrung, aber ich mag so denkferne Leute wie dich nicht. Denn wenn der Hund an eine solche Absperrung pullern darf, dann mutmaßlich auch an Autos, Wegkreuze oder auf Kinderspielplätze, weil's dir nicht nur egal ist, sondern dich sichtlich amüsiert. Aber weißt du, irgendwann, denn das ist ja nun mal der Lauf der Dinge, schläft dein Hundi für immer unterm Flieder und dann kommt Nachbars Katze und pieschert mittendrauf oder würstelt gar und bei dem Gedanken muss selbst ich als Hundetyp lächeln und hege urplötzlich Sympathie für Katzen, die auf sanften Pfoten still und leise übern Friedhof streichen. Und plötzlich, aus dem Ungefähr, mag ich auch Katzenminze sehr. Wird ja auch viel zu wenig gepflanzt. Katzenminze, oder? So, ich bin jetzt in der Waschstraße und lege jetzt hier mal mein Handy hin, weil ich bin nämlich hier im Auto und ich werde jetzt den Wagen waschen. Ah! Mann. Die können ihren Scheiß nicht einfach vernünftig hinhängen. Nein. In Konserve 68 erzählte ich euch von meinem Zahngate im Urlaub. Seitdem liegt die Krone samt oberer Zahnhälfte in einem Pettling und die gefüllte Wurzel fristete ihr Dasein weiterhin in meinem Kiefer. Fristete, denn zwischenzeitlich war ich beim Zahnarzt und wir kamen überein, dass ein Implantat die beste Lösung wäre, weshalb er mich zwecks Entfernung der Wurzel an die Kieferchirurgie überwies. Warum ein Implantat? Zum einen, weil es mir missfiele, angrenzende Zähne zu beschleifen, um eine Brückenkonstruktion oder ähnliches zum Halten zu bekommen. Und zum anderen, weil ich den nebenstehenden Zähnen eine langjährige und notwendige Haltbarkeit nicht zutraue. Da hat ein Zahnarzt in meiner Jugend ganze Arbeit geleistet, damals, als maximalinvasiv die gängige Methode war. damals als bei einem Hauch Karies der komplette Backenzahn größtmöglich ausgeräumt und mit Amalgam gefüllt wurde, so als ob du ein Haus komplett entkernst und nur die Außenmauern stehen lässt. Heute ist man ja gern minimalinvasiv, macht nur den Hauch Karies weg und dann kommt nach Wunsch und Geldbeutel zum Beispiel ein Tröpfchen Kunststoff rein. Deshalb ein Implantat, denn dann ist da ein Anker, der auch später gegebenenfalls nochmal nützlich werden könnte. Zunächst mussten aber die Wurzeln des Backenzahns so entfernt werden, dass im Zwischenraum möglichst wenig Schaden entsteht, um späteren Knochenaufbau zu minimieren. Darum fand ich mich beim Kieferchirurgen meines Vertrauens ein, der bereits bei den Extraktionen der Weisheitszähne meiner Kinder sehr gute Arbeit geleistet hatte. An Termin 1 vorbesprachen wir anhand des Röntgenbildes das weitere Vorgehen. An Termin 2 wurde es interessanter. Ich saß kaum im Behandlungsstuhl, schon bekam ich eine Betäubungsspritze und circa 5 Minuten später trennte der Chirurg den Steg zwischen den Wurzeln. Zur Erinnerung, der Zahn war unterhalb der Metallkrone abgeschert, somit verblieben die Wurzeln, die mit einem recht niedrigen Restzahnplateau verbunden waren. Diesen Verbund trennte der Arzt, damit er die Wurzeln kieferschonend einzeln ziehen konnte. Und das klappte hervorragend. Wenige Minuten später waren die Wurzeln raus. Er kratzte die Löcher aus, drückte ein Kollagenpad hinein und legte ein paar Fäden drüber. Abschließend erhielt ich einen Tupfer, auf den ich 45 Minuten draufbeißen sollte. Fertig. Als die Narkose abklang, hatte ich weder großartige Schmerzen noch eine merkbare Schwellung. Der Chirurg hatte gute Arbeit geleistet. Ich hatte ein Merkblatt erhalten, auf dem einige Verhaltensweisen aufgezeigt wurden. Unter anderem sollte ich aus Gründen der Wundheilung die ersten Tage Kaffee meiden. Der Tag danach. Kein Kaffee. Ich fühlte mich müde, kam nicht richtig auf Touren. Kaffeeentzug. Das hatte ich lang nicht mehr. Auch der Kreislauf wollte nicht so wirklich. Dieser Effekt verschlimmerte sich an Tag 2. Ich hätte, wo ich stand oder saß, einschlafen können. Das besserte sich zwar tags drauf, aber nur marginal, deshalb entschied ich einen weiteren Tag später, dass ein Morgenkaffee, vorsichtig genossen, wohl nicht schaden könne. Am 4. Tage auferstanden von den Toten. Ich fühlte mich vergleichsweise wie Popeye nach einer Dose Spinat. Übrigens blieben Schwellung und Schmerzen auch weiterhin aus. Von Tag zu Tag sackte das Kollagenpad immer weiter in die Wunde ein und die Zahnfleischränder näherten sich an. Richtig zunähen konnte man die Wunde ja nicht, weil dafür zu wenig Zahnfleischmaterial zur Verfügung stand. Das ist zum Beispiel beim Ausgraben von Weisheitszähnen anders. Da schneidet man das Zahnfleisch auf, klappt es weg, brokelt den Zahn ganz oder nach Trennung in Einzelteilen raus, klappt das Zahnfleisch wieder über das Loch und näht es zu. Dementsprechend vorsichtig war ich auch beim Essen und bei der Zahnhygiene. In diesem Zusammenhang war ich froh, eine elektrische Zahnbürste mit oszillierendem Rundkopf zu haben. Mit diesem war es mir möglich, die Zahnflanken wundseitig bis an das Zahnfleisch zu reinigen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass durch seitliches Schwingen Zahnfleisch verletzt oder an den Fäden gerissen wurde. Dementsprechend sehr zufrieden äußerte sich der Chirurg dann auch über die Heilung der Wunde und ob meiner Zahnhygiene, als ich mich eine Woche später zum Fädenziehen einfand. Als nächste Aktion steht in circa 8 Wochen die Implantatberatung auf dem Programm. Bis dahin sollte das Zahnfleisch zusammengewachsen und sich in den Hohlräumen neuer Knochen bilden. Aufschluss darüber wird dann ein Röntgenbild liefern. Ich werde bei Zeiten darüber berichten. Dieses 2022 ist jetzt schon stressig. Auf der Arbeit brummt's, privat habe ich auf vieles Bock, aber irgendwie fehlt mir der Antrieb und ich bin irgendwie müde. Selbst der sonntägliche Spaziergang fällt zunehmend lästig, zumal ich mittlerweile nicht mehr weiß, worüber ich reden sollte. Welch Ironie, darüber zu reden, nicht zu wissen, worüber man reden sollte, können, müsste. Letzten Samstag habe ich mich ums Holz der alten Dame gekümmert und hatte abends Rücken. Das sonntägliche Schrittieren verlegten wir daher auf feste Wege, da mir ein Ausrutschen auf einer feuchten Wurzel gegebenenfalls einen Hexenschuss oder gar einen Bandscheibenvorfall beschert hätte. ein bekanntes Kastanienmännchen-Problem, dünne Beine, hoher Schwerpunkt. Auf diese Weise wählten wir einige Wege und Gässchen, die wir lange nicht beschritten hatten, und fanden so auch allerhand Sehenswertes. Zum Beispiel ein Wandgemälde in der Gasse am Falltor. Als wir die schmale Gasse betraten, fiel mir zuerst eine Wildkamera auf, die im ersten Stock eines Wohnhauses am Fenster installiert und auf die Gasse gerichtet war. Auf öffentlichem Verkehrsraum und ohne Hinweise darauf. Oha, das ist meines Wissens so nicht erlaubt. Als wir den Sichtbereich der Kamera verlassen hatten, kamen wir an das meines Erachtens einzig schützenswerte Objekt, eine kunstvoll bemalte Wand, die ein Motiv der alten Zeit zeigte und so die Herkunft des Namens am Falltor erläuterte. Ärgerlich, dass irgendein Sprayfink einen größeren Teil mit seinem Tag übersprayt hatte. Der Sinn derartiger Tags erschließt sich mir bis heute nicht. Hat er nur Writen geübt oder wollte es gar ein Revier markieren? Ich meine, wir sind hier in Lindler und nicht in Brownsville. Und hätte es nicht die Sprayermauer im Park nehmen können? Wobei, je nachdem, wessen Werk man da übersprüht, könnte es vielleicht Ärger geben. So ein gemaltes Bild hingegen. Maler sind ja mutmaßlich gemeinhin eher gemütlich und haben seltene ausgeprägte Fluchtkompetenzen. Sprayer müssen hingegen schon mal öfter das Weite suchen, wenn sie unerlaubt den Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllen und unbelangt bleiben wollen. Wie auch immer, es sieht scheiße aus. Das Bild gibt's zur Ansicht im Blog. Auch habe ich davon ein kurzes Video auf Twitter eingestellt. Bis hierhin wahrlich eine kurze Konserve, ein Lebenszeichen quasi. Selbstverständlich hätte ich noch ein wenig warten können, um vielleicht noch etwas mehr Inhalt zu finden, aber hey, was soll's. Ich habe derzeit etwas weniger Zeit und erlebe fast nichts Neues. Klar könnte ich über Serienbingen reden, aber das tun andere schon und wahrscheinlich sogar besser als ich. Alternativ könnte ich das Standard-Outro nochmal durch elektronische Klänge ersetzen oder durch ein neues Outro. Ich schau mal, ob ich was finde. Ansonsten bleibt's wie meist. Ich habe mir in dem Zusammenhang übrigens noch ein paar kleine, aber gute Aktivlautsprecher gekauft. Die gleichen, die ich schon am Für-Alles-PC habe. Vor einem oder zwei Jahren habe ich mir nur für Musik und Video einen neuen leistungsfähigen PC gekauft. Auf dem läuft unverbaselt eine digitale Audio-Workstation und daran hängt auch das größere Mischpult mit den Monitorlautsprechern. Der alte PC läuft aber auch noch ganz gut und interessanterweise hatte seinerzeit unerwartet der Umstieg auf Win 10 geklappt. Auf diesem PC läuft eine Kopie der DAW und daran hängt ein kleines Mischpult. Weil ich darauf zu den Serien gucke, habe ich die vorhandenen kleinen Aktivlautsprecher drangehängt. Das kleine Mischpult verwendete ich meist für Audiogeschichten und dann hörte ich es in der Regel mittels Kopfhörern ab. Letztes Weihnachten habe ich mir dann einen kleinen, aber vielseitigen Synthesizer gegönnt, der via USB jedoch nur MIDI an den PC senden kann. Den Sound habe ich mir deshalb auch auf das kleine Mischpult gelegt, an dem jedoch keine Lautsprecher hängen, weshalb ich fortwährend Kopfhörer tragen müsste, um das zu hören. Um mal schnell was ausprobieren zu können, habe ich nun die zwei neuen Aktivlautsprecher fürs Mischpult, damit es ohne Kopfhörer und ohne Rechner hörbar ist. Aufgrund der beengten Verhältnisse muss ich nun nur noch etwas umbauen, damit ich den linken Lautsprecher sinnvoll platzieren kann und das habe ich mir fürs Wochenende vorgenommen. Möglicherweise bin ich just, wenn ihr das hört, gerade dabei, aber jetzt dafür am Ende. Dachte ich zumindest. Denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, denn eine kleine Nachricht meiner Holden änderte alles. Wie bereits erwähnt, arbeitet die Holdin einer Kita, die ältere Gehörschaft erinnert sich, und just dort treten immer mehr Fälle von Corona innerhalb der Gruppe der Kinder auf. Blöd nur, dass die lustigen Lolli-Tests, die für die Kinder verwendet werden, das nicht immer so gut detektieren. Lolli-Test am Kind negativ, Erwachsenentest am selben Kind positiv, kommt da öfter vor. Letzterer wird selbstverständlich zu Hause von den Eltern durchgeführt, sofern sie das Kind nicht direkt zum Bürgertest schleifen. Als dreifach geimpfte Person gilt man als immunisiert, so auch meine Holde, die sich selbstverständlich dennoch täglich testet. Dieses Mal zeigte der Schnelltest 2 fette Balken. Naja, es könnte auch falsch positiv sein, da die Tests meines Wissens eher zu falsch positiver Anzeige neigen als zu falsch negativer, weshalb man ein solches Ergebnis offiziell bestätigen lassen sollte. Am selben Tag gab es in der Umgebung leider keine Möglichkeit mehr dazu. Mich erreichte die Nachricht übrigens auf der Arbeit, weshalb ich dort auch sofort einen Selbsttest machte. Ergebnis negativ. Als ich zu Hause war, schlug ich meiner Holden vor, einen weiteren Schnelltest mit einem anderen Testkit-Fabrikat zu machen. Dieser Test fiel mit gutem Willen gerade so erkennbar positiv aus, will sagen, da war ein Hauch eines zweiten Balkens zu erkennen. Symptome? Fehlanzeige. Nun bin ich ebenfalls dreifach geimpft, weshalb für mich folgende Regelung gilt. Wer als Kontaktperson mit einer infizierten Person im gleichen Haushalt lebt, muss ebenfalls automatisch in Quarantäne. Aber es gibt Ausnahmen. Demnach müssen folgende Fallgruppen als Kontaktpersonen grundsätzlich nicht mehr in Quarantäne. Personen mit einer Auffrischungsimpfung. Hier sind bei jeglicher Kombination der zugelassenen Covid-19-Impfstoffe insgesamt immer 3 Impfungen erforderlich. Stand 16.01.2022 in der Pressemitteilung vom max.nrw. Seitdem teste ich mich arbeitstechnisch halbtäglich selbst. Morgens, bevor ich zur Arbeit fahre, und mittags. Der Mitarbeiter wegen. Die Holde kam, weil systemrelevant, in den Genuss eines PCR-Tests. Was hat mir das nun gezeigt? Lolli-Tests in Kitas sind erkennungstechnisch suboptimal. Dreifach geimpft schützt nicht grundsätzlich vor Infektion. Immunisiert ist ein lustiges Wort, mehr nicht. Und immunisierte Personen sind dafür von der Testpflicht ausgenommen. Und da wundern wir uns über Neuinfektionsquoten im demnächst mehrfach hunderttausender Bereich? Nicht wirklich, zumal die Durchseuchung mutmaßlich nicht mehr verhindert werden kann. Wegen der unterschiedlichen Anzeigeergebnisse der Tests der Holden habe ich mir mal die Sensitivitätsergebnisse der Schnelltest-Tests beim Paul-Ehrlich-Institut angeschaut. Der Test mit den 2 fetten Balken hat eine 100%ige Erkennung im CT-Bereich kleiner gleich 25 und 70% zwischen 25 und 30. Der Test mit dem kaum erkennbaren Positivbalken hat eine 100%ige Erkennung im CT-Bereich kleiner gleich 25, aber nur 26% zwischen 25 und 30. Ich vermutete, dass der CT-Wert der Holden darum relativ nah bei 29 lag. Darum war ich gespannt auf das Ergebnis des PCR-Tests. Was ich nicht wusste, war, ob sie sich zum Zeitpunkt der Selbsttestung vor dem Infektionsmaximum oder schon dahinter befand. Sollte der PCR-Test nun negativ ausfallen, mutmaßte ich Letzteres. Und wo wir schon bei den Mutmaßungen sind. Ansteckungsquelle für meine Holde war höchstwahrscheinlich ein Kita-Kind, um welches sich meine Holde intensiv gekümmert hat. Dies wurde kurz danach, aber wenige Tage vor meiner Holden, positiv getestet. Merke, ungeimpfte Kita-Kinder können neben anderen Kita-Kindern durchaus auch geboosterte Erzieherinnen anstecken. Die haben dann glücklicherweise zuweilen eine so geringe Virenlast, dass sie den Rest ihres geboosterten Haushalts nicht anstecken. Und sofern sie bereits in der Vergangenheit schon mal genesen sind, stellt sich sogar die Long-Covid-Frage nicht erneut. Überhaupt ist es ja auch nur dieses Omikron, diese Escape-Variante. Ja, klingt zynisch, ist aber so, dachte ich. Und nun ist das PCR-Ergebnis da, im mittleren CT-Bereich. Nicht da, wo ich es vermutet hatte, also waren wir gerade wohl auf dem Anstieg zum Peak. Ja, und jetzt warte ich, wie es denn bei mir werden wird, ob ich es denn auch bekomme oder nicht. Aber bis dahin schraube ich mir jetzt erstmal die kleinen Lautsprecher ins Studio. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 76 vom 22.01.2022. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @RadioKRD entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi. So. Zack. Auto sauber. 22 Minuten ist ja der Knaller. Aber alles ist jetzt schick. Ja, und es nieselt leicht. Es fängt an zu regnen. Warum auch nicht? Ja. Ich könnte jetzt noch ein Foto machen. Alle Flaschen Bier sofort zu mir. Alle Flaschen Bier sofort zu mir. Alle Flaschen Bier sofort zu mir. Alle Flaschen Bier sofort zu mir. Alle Flaschen Bier sofort zu mir. Bist du.